Ja, hallo und herzlich willkommen zur 194. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich Gäste bei mir im Studio und zwar drei tolle und engagierte junge Frauen aus der öffentlichen Verwaltung. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Hallo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde und direkt Disclaimer vorweg, die Steffi ist eine Kollegin von mir und deswegen darf die auch gleich anfangen und dann die anderen beiden. Das ist nett. Hallo mit der Runde, ich bin die Stefanie Metelmann, seit gut einem Jahr bei der Baikommunen und verantworte dort das Projekt Baikonet. Ich komme ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt, habe diverse Konzerne, KMUs und Startups dann erlebt, bin inzwischen Mama von zwei Kindern, 10 und 11 Jahre alt, studiere im letzten Semester Soziale Arbeit, interessiere mich da am meisten für Kinder- und Jugendarbeit und den Einsatz von digitalen Medien. Und freue mich, dass ich als Projektkoordinatorin das Baikonet habe. Das ist nämlich wirklich so ein Herzensthema und ich sehe, dass es gut funktioniert und genau das Tool ist, was die bayerische Verwaltung benötigt. Genau, da gehen wir nachher im Detail nochmal drauf ein. Janu, magst du dich weitermachen? Ja, sehr gerne. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Mein Name ist Janu Feikens. Ich übernehme seit April diesen Jahres das Community Management für die Plattform Open Code beim CENDIS, Zentrum für digitale Souveränität. Und ich komme ursprünglich aus der Medienwissenschaft, bin gebürtige Niederländerin, wohne aber jetzt in das schöne Dortmund und habe einige Jahre am Institut für Medienwissenschaft gearbeitet und war vor meine Stelle als Community Managerin 2 Jahre lang Netzwerkkoordinatorin für ein Portal für Studium und Lehre zu offener Bildungsmaterialien. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier dabei bin und genau, Open Code nachher ein bisschen vorstellen darf. Genau, schön, dass du dabei bist und Marina, magst du dich vielleicht auch nochmal ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Marina Lüschen. Ich freue mich auf jeden Fall auch über die Einladung hier. Ich arbeite beim Regionalverband Ruhr. Und wir betreuen als Team Digitale Metropole Ruhr das Netzwerk RUDI, Ruhr Digital. Das heißt, ein Netzwerk für Menschen aus der öffentlichen Verwaltung. Und genau, wie der Name schon sagt, wir sind hier ansässig im Ruhrgebiet. Also ich bin auch Kind des Ruhrgebiets und ja, bin hier total verwurzelt und immer hier geblieben und sehr gerne. Aber das Netzwerk ist eben offen für Gesamtdeutschland. Ja, super. Da haben wir heute eine Südwestachse. München und Ruhrgebiet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und wir haben es wieder nicht geschafft, die Vorstellungsrunde ohne Spoilern des Themas, weil heute geht es nämlich um Community Management in der öffentlichen Verwaltung und vielleicht fangen wir ganz einfach mal an, dass ihr eure Projekte mal vorstellt und jetzt fange ich hinten an mit der Marina, dass sie vielleicht als allererstes mal RUDI vorstellt. Ja, das mache ich. Genau, und zwar RUDI gibt es schon ein bisschen länger, im Prinzip seit 2021. Das hieß nämlich ursprünglich auch mal anders, nämlich Verwaltungsrebellennetz. Das ist entstanden im Rahmen eines von 13 Open Government Laboren, gefördert vom Bundesinnenministerium. Und genau, wie das immer so ist mit so Förderprojekten, 2022 ist dann die Förderung ausgelaufen und es war die Frage, was passiert mit dem Netzwerk? Da haben sich ganz viele Menschen aus der öffentlichen Verwaltung getroffen, um sich auszutauschen über Digitalisierung und das ist super ins Laufen gekommen und die Frage war, wie geht's weiter? Und genau dadurch, dass das im Ruhrgebiet auch gestartet ist, der Kreis Wesel war beteiligt, die Stadt Essen und die Stadt Lünen, genau, hat man eben an uns gedacht als Regionalverband aus dem Ruhrgebiet, weil wir eben oft als Vernetzer hier im Ruhrgebiet auftreten und hat uns gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, das zu übernehmen. Und ja, für uns hat das super gepasst, weil für uns das auch ein großes Anliegen ist, ja, irgendwie ein neues Tool auch zu finden, um eben die verschiedenen Verwaltungsmitarbeiter miteinander zu vernetzen. Ich sage jetzt mal von so klassischen Newslettern und E-Mail-Hin- und Herschickereien abgesehen, wie kann man das ein bisschen moderner gestalten? Genau, deswegen haben wir uns sehr gefreut, das zu übernehmen und genau, machen das seit 2023 und haben halt ganz viele verschiedene Veranstaltungsformate in der Plattform, verschiedene Funktionen, einen Chat-Bereich, einen Wiki-Bereich, regelmäßige Veranstaltungsreihen, die wir durchführen und ja, haben sehr wachsendes Netzwerk, mittlerweile an die 2000 Mitglieder, die bei uns sich vernetzen und wirklich quer durch ganz Deutschland sozusagen. Kommunalverwaltung, Landesverwaltung, Bundesverwaltung, auch thematisch alles mit dabei. Ist nicht auch die Next bei euch auf dem RUDI-Netzwerk? Genau, mit der Next haben wir auch seit diesem Jahr eine Kooperation und die Next-Communities sozusagen sind bei uns mit untergeschlüpft. Das heißt, die haben quasi auch für ihre Gruppen alle einen eigenen Chatraum eingerichtet, wo sie sich dann eben zwischen ihren Treffen auch austauschen können. Ah ja, sehr gut. Vielen Dank fürs kurze Vorstellen. Janu, magst du gern weitermachen? Ja, sehr gerne. Genau. Also die Plattform Open Code ist die erste bundesweite Plattform, über die die öffentliche Verwaltung quasi ebenenübergreifend Software, also offene Software, austauschen und veröffentlichen kann. Und es ist zum Beispiel möglich, eigene Code zu entwickeln. Wir haben eine eigene GitLab-Instanz. Es ist möglich, an bestehende Projekte mitzuarbeiten. Und unser Ziel ist es quasi, eine Plattform zu schaffen, wo es ein bisschen Ende zu Ende gedacht ist, womit man die Nutzung und Bereitstellung von nachhaltiger Open-Source-Software-Lösungen fördert und diese ebenenübergreifende Zusammenarbeit auch ermöglicht. Also es ist egal, ob man in einer Kommune arbeitet, im Land oder im Bund, man kann auf Open Code Projekte erstellen und beitragen und Software weiterentwickeln. Und darüber hinaus, das finde ich tatsächlich ganz spannend zu sehen, weil ich nicht IT-Lerin bin, sehen wir auch, dass es da durchaus einen Bedarf für weitere Zusammenarbeit über den Austausch von Code hinaus gibt. Und wir sehen auch Use Cases, wo Menschen unsere GitLab-Instanz zum Beispiel nutzen für Projektarbeit oder etwas in der Art. Also nicht nur das Tauschen von oder das Veröffentlichen von Software-Code. Und ich glaube, Thorsten, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber es war ja am 13. Juli, ich glaube, vor knapp einem Monat war ja Open Code schon mal zu Gast. Ich würde einfach mal so einen Querverweis machen. Falls die Zuhörenden noch mehr über Open Code wissen möchten, Leonard Krug, der Abteilungsleiter Open Code, war hier zu Gast. Also wenn ich noch mehr mit dem Zendis mache, bin ich irgendwann mal offizieller Zendis-Podcast. Aber danke, Janu, dass du das Projekt vorgestellt hast. Steffi, magst du was zum Baikonet sagen? Sehr gerne. Unser Baikonet ist das erste ebenenübergreifende Netzwerk für die bayerischen Kommunen. Wir haben Ende letzten Jahres mit dem Projekt angefangen, haben mal ganz vorsichtig im Rahmen unserer Roadshows den Bedarf bei den Kommunen abgeklappert. Wir hatten so ein Bauchgefühl, in welche Richtung es gehen muss. Das wurde dann auch bestätigt im Rahmen der Roadshows. Und wir haben uns dann Multiplikatoren aus den Kommunen dazu genommen, denen wir im engen Austausch waren, um die Plattform erstmal so aufzusetzen, dass es eben den Bedürfnissen der Kommunen entspricht. Ziel war, mit 4 Multiplikatoren zu starten. Wir wurden dann 20. Und als wir das Netzwerk für die Kollegen und Kolleginnen der Multiplikatoren eröffnet haben, waren wir sehr schnell 80 Mitglieder und seitdem wächst es extrem. Also wir sind zwar noch in der Pilotphase, aber wir haben vor einem Monat die 500er Marke erreicht und jetzt sind wir knappe 650 Mitglieder. Immer noch in der Pilotphase, wenn man das so noch nennen kann mit so vielen Usern. Also das ist schon immens der Anklang, den wir da gefunden haben. Und unsere Plattform, die dient wirklich den bayerischen Kommunen für den interkommunalen Wissenstransfer und Informationsaustausch. Wir haben Regionalgruppen, Forengruppen, Supportgruppen, Netzwerkgruppen. Unsere User können bei uns beantragen, dass sie eine Gruppe benötigen. Die werden dann von den Beantragenden moderiert. Also wir setzen die auf, schulen entsprechend, wie das Backend zu nutzen ist. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie viele einzelne Gruppen wir haben. Ich glaube 40 inzwischen. Da kommen noch ein paar dazu, das weiß ich aus sicherer Quelle. Ja, nee, also das hat wirklich genau ins Wespennest gestochen. Wir bieten im Rahmen unseres Netzwerks Tools an, die agile Projektarbeit möglich machen bei den Kommunen. Also wir haben festgestellt im Rahmen der Roadshows, dass auch die technische Ausstattung sehr unterschiedlich ist in den bayerischen Gemeinden. Teilweise gibt es keine Office-Pakete, man baut sich selber Lösungen, um Daten zu teilen, also Dateien zu teilen. Und im Rahmen von unserem Netzwerk haben wir einen SharePoint, ein Wiki, eine künstliche Intelligenz, also ein Chat, KI-Chat, ein Messenger, Videotelefonie, ein kleines Projektmanagement-Tool. Und die User sind einfach sehr, sehr dankbar, dass wir ihnen damit ein Arbeitsgerät zur Verfügung stellen, was sie nutzen können und vor allem, wo sie sich auch austauschen können und merken, dass wir eigentlich alle am selben Strang ziehen, nämlich die Verwaltungsdigitalisierung voranzubringen. Ja, ein klein wenig blutet mein Herz bei diesem tollen Projekt. Es ist nicht Open Source. Irgendwas ist immer, Thorsten. Irgendwas ist immer. Aber vielleicht frage ich jetzt mal allgemein so in die Runde, welche Ziele verfolgt ihr denn mit euren einzelnen Communities? Also ich würde sagen, bei Rudi geht's vor allem darum, so ganz niederschwellig einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. So diese typische Aussage von, nicht jede Verwaltung muss das Rad neu erfinden. Ne? Das hat man ja häufig in jeder der Kommunen, muss immer wieder das Gleiche sozusagen geleistet werden. Und das muss man aber nicht jedes Mal wieder aufs Neue erfinden. So ein bisschen, da knüpfen wir dran an und haben eigentlich immer das Ziel, so möglichst niederschwellig Angebote zu machen und Tools zur Verfügung zu stellen, um sich eben einfach auszutauschen und dann möglichst früh Probleme zu lösen und ja, Fragen zu klären und genau da sozusagen immer an dem aktuellen Problem dran zu bleiben, die eben gerade in den Verwaltungen so los sind, was das dann eben auch immer ist. Da kann ich mich anschließen, Marina. Bei uns ist es auch so, dass unser Ziel ist, miteinander zu wachsen, voneinander zu lernen, so ein Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist oft so, dass eine Kommune vor irgendeiner Herausforderung steht, es postet in die Gruppe und dann melden sich gleich in der ersten Minute 20 andere, die entweder vor demselben Problem stehen oder bereits eine Lösung haben und man entsprechend das Rad nicht neu erfinden muss. Die Geschwindigkeit kann ich in der Tat bestätigen. Wir haben neulich einen Piloten gesucht. Wir haben das einfach so ins Baikonett geschrieben und wir hatten, es hat eine halbe Stunde gedauert, dann hatten wir 5. Das finde ich auch ein schöner Mehrwert für Communities allgemein, dass man eben diese Kollaboration, der Wissensaustausch sehr stark, also stärken kann und fördern kann. Und bei Open Code ist das auch ähnlich. Also wir haben natürlich den Schwerpunkt auf Open Source Software und unser Hauptziel ist es, also mein Hauptziel ist es, Vertrauen zu schaffen, ne, in den Einsatz von Open Source in der öffentlichen Verwaltung und dadurch auch gemeinsam diese ganze Wissensaustausch rund um Bereitstellung und Nutzung von sicheren Softwarelösungen zu stärken. Und das mache ich dann auf unterschiedliche Art und Weisen. Aber ich kann das auf jeden Fall auch genau bestärken, dass es bei uns auch so ist, dass wenn man irgendwie, also diese Kraft der Community liegt häufig in dieses gemeinsamen Austausch von Wissen. Ja. Wir nutzen jetzt die ganze Zeit schon dieses schöne englische Wort Community. Was ist Community überhaupt? Weil wenn ich das 1:1 übersetze, komme ich auf Kommune und bei Kommune denke ich als alter Verwaltungsmensch an was ganz was anderes. Was ist für euch Community? Da würde ich mich aus meinem Studium mal direkt bedienen. Also klassisch ist es eine Gruppe von Menschen, die gemeinsamen Werte und Ziele teilen oder Interessen teilen und damit halt ein Zugehörigkeitsgefühl teilen. Das finde ich ganz wichtig, ne? Dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also so eine Community, die muss irgendwie auch erst entstehen. Also nur, wenn man viele Menschen auf eine Plattform lässt, entsteht dadurch noch keine Community, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Wir-Gefühl, das ja ist ganz kostbar und das muss irgendwie gefördert werden und gehegt und gepflegt werden sozusagen. Ja, es kostet auf jeden Fall Zeit, das stimmt. Und was ich da auch noch wichtig finde, ist, dass natürlich so Nutzendenanzahl, wenn man immer denkt, ah ja, wenn man eine große Community hat, das sagt auch durchaus nicht immer was aus. Ich meine, kleine Communities können auch einen sehr großen Mehrwert bringen. Ja, aber es ist eine sehr schöne theoretische Definition. Ich muss mir die mal aufschreiben. Was ist Community? Ja. Kannst du dann nachher nochmal nachhören? Genau, richtig. Aber Marina, du hast gesagt, Community muss entstehen und die muss gehegt und gepflegt werden. Wie kann ich mir das vorstellen, so eine Community zu pflegen und unterstützen? Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Mitteln sozusagen. Ich kann ja ein bisschen daraus berichten, was jetzt bisher für uns gut funktioniert hat. Also wir stellen natürlich immer fest, braucht einerseits diesen kontinuierlichen Austausch über diese ganzen digitalen Mittel, die jetzt zum Beispiel die Steffi ja gerade auch schon genannt hat, also so Chats und so weiter. Das ist super, aber um auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, ist meiner Erfahrung nach auch wirklich so ein direkter Austausch. Also wir sind jetzt sozusagen hier zusammen in der Videokonferenz und so ist das bei unseren Rudi-Mitgliedern auch. Solche Treffen, die helfen immer ungemein, dass man auch das Gefühl hat, man ist Teil dieser Gemeinschaft und man versteht wirklich, wer ist denn da auch am anderen Ende, wenn ich jetzt in den Chat irgendwas reinschreibe und dann habe ich vielleicht die oder andere Person schon mal in einem Videocall getroffen und fühle mich da gleich viel, viel besser aufgehoben sozusagen. Also das finde ich ist ein super wichtiger Teil unserer Community-Arbeit, dass wir eben diese Veranstaltung anbieten und wirklich auch so ein ja eine Möglichkeit schaffen, sozusagen auch mal persönlich in den Kontakt zu kommen. Ja. Was der Hörer jetzt gerade nicht mitkriegt, dass wir fleißig am Nicken sind, die Janu und ich. Also ich glaube, da stimmen wir komplett zu, unterschreiben bis 100%. Also viel von meiner Zeit geht auch darauf, dass ich im direkten persönlichen Austausch bin mit den Usern. Ich habe mehr Zeitfenster geblockt, wo ich wirklich für Sprechstunden und One-on-Ones zur Verfügung stehe. Also dieser persönliche Approach ist super wichtig und eben auch den einen oder anderen Kanal oder Event zur Verfügung zu stellen, wo sich auch die User untereinander kennenlernen können. Genau, wer von euch macht solche Community-Events? Also ich kann vielleicht mal anknüpfen. Genau, also vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Was ich da auch noch wichtig finde, ist diese Unterschiede, das, was du angesprochen hast, diese unterschiedliche Arten anzubieten, weil Menschen kommunizieren natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Manche mögen es, über E-Mail oder über Chat zu kommunizieren und manche bevorzugen eben diesen persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das anzubieten, diese unterschiedlichen Formate, okay, einerseits persönliche Kontakt, vielleicht auch sowas wie Austauschformate in meiner Konzeption. Also ich habe in April angefangen und da habe ich erstmal überlegt, okay, wie kann ich die Beteiligung fördern und wie kann ich diesen Raum für den Austausch ermöglichen? Und da bin ich auch ganz schnell auf solche Austauschformate gekommen. Wir bieten jetzt zum Beispiel monatlich das heißt Zendis Open, Austausch für digitale Souveränität, wo wir halt Akteure aus der öffentlichen Verwaltung einladen, einmal monatlich, die dann über ihre Arbeit sprechen und wo man dann einen Austausch Möglichkeit noch hat am Ende, so eine Dialogrunde. Und Steffi, was du gerade gesagt hast mit den Sprechstunden, das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe, okay, der Bedarf ist da, über E-Mail hinaus sich irgendwie auszutauschen, sei es Fragen oder irgendwie Ideen oder Brainstorming und da auch eine Möglichkeit zu bieten, das irgendwie wöchentlich zu machen, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Thorsten, weil du gerade gefragt hast, wer solche Eventformate bereits anbietet, noch nicht, aber wir haben im BikeConnect eine Umfrage gestartet, ob denn Interesse da wäre seitens unserer User. Und die Events mit den meisten Stimmen, die an denen wird dann unsere Eventabteilung arbeiten dürfen. Ja, das ist gut. Ach, ihr habt da so verschiedene Themen vorgeschlagen, so Themen-Events. Ja, genau. Also BikeConnect Brotzeit war eines der Formate zum Beispiel. Oder Netzwerktreffen. Genau, das ist, glaube ich, eins von denen, die am meisten Zustimmung hatten. Also wirklich dieses Thema Netzwerken. Jetzt arbeitet ihr ja alle drei in der öffentlichen Verwaltung und auch die Communities sind sehr öffentlich verwaltungsnah, beziehungsweise beim BikeConnect ist es sogar exklusiv für die öffentliche Verwaltung. Unterscheiden sich Communities in der öffentlichen Verwaltung von normalen Communities? Weil, Janu, vielleicht hast du ein bisschen Einblick in das Thema Open Source. Da bilden sich ja relativ schnell Communities um Software. Unterscheidet sich das zu anderen Communities? Überraschend wenig tatsächlich. Also ich habe das auch immer erwartet, so ist das, wird das auch immer oder häufig gesagt, ne, dass ich als Schnittstelle arbeite zwischen die Community der öffentlichen Verwaltung und Open Source Community. Und mein Eindruck in den letzten 4 Monaten ist tatsächlich, dass es erstens sich häufig überschneidet, es grundsätzlich sehr heterogen ist und auch diese offene Kultur, die in der Open Source Community sehr üblich ist, das hat man aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Also ich habe echt positive Erfahrungen gemacht. Menschen sind sehr offen, die haben Ideen, die haben auch Lust, sind motiviert, was zu machen. Und ich sehe da auf jeden Fall eigentlich aktuell mehr Parallele als Unterschiede. Absolut. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ein Mensch grundsätzlich einer Gemeinschaft angehören möchte. Einzigen Unterschied, den ich vielleicht anfangs gespürt habe, ist, dass man sehr vorsichtig war. Also bevor man so die ersten Dateien getauscht hat, mussten wir schon ermutigen, dass das hier ein Safe Space ist und dass wir einander vertrauen. Und jetzt ist das aber wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Also wirklich, das war nur anfangs, weil es wahrscheinlich auch für die Verwaltung neuartig war, sich über die Ebenen hinweg auszutauschen und auch Dateien zu teilen. Ne? Ja, stimme ich zu. Sehen wir auch bei Open Code. Das ist auch häufig eine Frage, ja, darf ich denn mich registrieren? Und dann ist immer die Antwort, ja, sie dürfen oder du darfst. Und es ist möglich, eben diese ebenenübergreifende Zusammenarbeit zu machen. Und das ist tatsächlich unüblich. Ja, das stimmt. Aber da merkt man dann auch, dass dieses Vertrauen umso wichtiger ist, ne? Also das nochmal dazu zu sagen, es ist ein Netzwerk für die öffentliche Verwaltung und ihr dürft mitmachen und ihr sollt sogar mitmachen. Das dauert, aber dann ist es, finde ich, auch umso schöner, dann zu merken, dass sich das dann so auch weiterentwickelt und das immer mehr in Gang kommt sozusagen und die Leute da auch Spaß dran haben und merken, hey, das bietet super Vorteile für mich und dann auch gerne bereit sind, selber sozusagen da auch mal was reinzugeben und ihre Dinge zu teilen. Janu, du hattest gerade so ein bisschen gestrauchelt mit sie dürfen oder du darfst. Wie ist das bei euch mit der Ansprache der Communities? Weil wenn wir nicht mehr so ganz verstaubte Verwaltungen angucke, da sind Menschen, die seit 30 Jahren im gleichen Büro sitzen, immer noch per Sie, obwohl sie abends zusammen Bier trinken gehen. Ja. Wie sieht das aus? Ist das ein bisschen, hat sich das ein bisschen geändert? Oder sind gerade diese Communities so eine Chance, einen entspannteren Umgang untereinander zu schaffen? Also unser Bundes-CIO Markus Richter hat ja irgendwann mal den Hashtag gern per Du eingeführt. Wie ist das bei euch? Definitiv. Also ich komme ja aus den Niederlanden und da wird grundsätzlich auch im Arbeitsumfeld eigentlich immer geduzt. Und das war wirklich so ein Kulturswitch, was ich, als ich hier dann angefangen habe zu arbeiten, was ich dann miterlebt habe, dass diese ganze Siezkultur natürlich hier sehr stark vertreten ist. Mein Eindruck ist, dass es sich tatsächlich wandelt. Also meistens ist es so, dass ich die Person anfangs sieze und dass man nach einem Gespräch schon das Du anbietet und dann ist man per Du. Und das finde ich auch ganz schön, muss ich sagen. Ja. Also bei OpenCode, wir siezen tatsächlich auf der Webseite. Ob sich das noch ändert, ich bin immer ein großer Fan von das kollegiale Du. Deshalb fände ich es schön, wenn man in Zukunft vielleicht einfach sagen kann, okay, in der öffentlichen Verwaltung ist es gang und gäbe, dass geduzt wird. Aber ich glaube, realistisch wird man immer mal wieder manche siezen und duzen. Das ist ja auch nicht schlimm, sondern switcht man halt. Ja. Wir machen das tatsächlich mit so einem Disclaimer. Also die Leute, die sich bei uns anmelden, die kriegen die Begrüßungs-E-Mail und dann steht quasi schon drin, hallo Thorsten, hallo Janu oder so mit einem kleinen Sternchen, ne? Wunder dich nicht. Bei uns duzen sich einfach alle auf der Plattform und ja, wir machen da auch sehr gute Erfahrungen damit. Das wird eigentlich immer positiv aufgenommen, dass man gar nicht irgendwie erst so eine Barriere hat, sondern direkt im kollegialen Austausch ist. Genau. Ja, wir in Bayern haben ja hier noch so ein, das gibt ja das bayerische Ihr, weil die Bayern ein bisschen feige sind, ob sie jemanden duzen oder nicht. Das wird geirzt und es ist quasi so ein halbes Du. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ich muss sagen, obwohl wir in NRW sind, ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, also auf deine Empfehlung, dass du gesagt hast, ne, weil man kann auch irzen. Okay, funktioniert auch, ja. Ja, da fühlen sich die, die geduzt werden wollen, angesprochen und die, die gesiezt werden wollen, finden es auch nicht schlimm. Genau. Also, ihr habt außer Marina alle relativ frisch angefangen, die Communities aufzubauen und zu erstellen, habt euch in dem Umfeld zurechtgefunden. Ist es euch leicht gefallen? Ist es euch schwer gefallen? Gibt's schon Selbstläufer? Also ich glaube, mit so einer gesunden Portion Bauchgefühl hat das ganz gut funktioniert und ich bediene mich auch gerne dem Netzwerk. Sprich, ich habe Marina einfach mal angerufen und gefragt, wie sie das denn so gemacht hat. Ja, das ist dann aber Learning by Doing und man merkt relativ schnell aufgrund des direkten Feedbacks halt von den Usern, was kommt an und was nicht. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass man nicht in bereits bestehende Strukturen so reinfällt, aber selber auch noch was mit aufbauen kann. Und bei OpenCode war es ähnlich, also die Plattform gibt es schon seit 2022, aber das Zendesk, also richtig angefangen hat es erst dieses Jahr. Und da hat man auch gemerkt, okay, es gibt im Bereich Community schon vieles, aber da nochmal Akzente zu setzen und zu schauen, okay, wie möchte ich denn meine Zielgruppen ansprechen, welche Austauschformate funktionieren, was ist überhaupt der Bedarf? Also viel konzeptioneller Arbeit am Anfang. Ich würde nicht sagen, dass es mir unbedingt schwer gefallen ist, aber natürlich, ich komme aus der Hochschule, also nicht direkt öffentliche Verwaltung. Und da muss man erstmal schauen, okay, welche Menschen sind da? Also erstmal da das kennenzulernen, mit wem man arbeitet, wer überhaupt Teil der Community ist. Und das fand ich am Anfang tatsächlich ein bisschen herausfordernd, immer diese Open-Source-Community versus öffentliche Verwaltung. Und jetzt denke ich einfach, nee, aber diese Grenze ist eigentlich fließend. Und es hat mich eher ein bisschen blockiert, dass ich immer die Trennung zwischen Open-Source-Community und öffentliche Verwaltung als Community, weil das ist sehr heterogen. Und ich glaube einfach zu schauen, wie ihr gerade auch gesagt habt, zu schauen, okay, wer ist da, was sind die Bedarfe, direkt in den Austausch gehen mit den Personen, das hilft viel mehr, ja. Absolut. Also wir haben uns ja auch unsere Zielgruppe an Bord geholt im Rahmen unserer Multiplikatoren, weil ich als Verwaltungsquereinsteiger konnte natürlich da auch nicht, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal eine Verwaltung von innen gesehen, außer als Bürgerin natürlich. Inzwischen habe ich mal in der Verwaltung hospitiert. Das ist sehr interessant, kann ich jedem empfehlen. Aber ja, natürlich der Input direkt von unseren Multiplikatoren, der war wirklich Gold wert. Also gut, ich würde das nur noch ergänzen, aus der Perspektive von, wenn man schon ein bisschen dabei ist, bleibt der auch wichtig, also einfach weiterzuentwickeln und immer dran zu bleiben an dem Feedback und Formate weiterzuentwickeln. Also bei uns auch, wir haben zum Beispiel so Meetups, die regelmäßig durchführen, wo wir auch jedes Mal danach immer wieder schauen, was ist das Feedback, was wir bekommen haben, können wir beim nächsten Mal noch was ändern, können wir was besser machen. Ja, einfach immer offen bleiben sozusagen, auch für neue Ideen, ist, glaube ich, auch immer eine gute Strategie. Marina, ihr arbeitet doch auch mit dem Expertenrat zusammen, gell? Genau, wir haben ein Rudi-Rat. Auch cool. Das ist quasi ein kleines Gremium aus einigen besonders engagierten Rudi-Mitgliedern, die eben alle 2 Wochen sich mit uns für eine Stunde digital treffen und mit denen wir im Prinzip auch alle Ideen, alle Weiterentwicklungen, die wir so planen, durchsprechen und uns deren Feedback einholen und eben ja sozusagen da auch immer ein offenes Ohr haben für die Wünsche der Community und eben das auch immer versuchen mit aufzunehmen. Ja, das ist auch echt super hilfreich, da immer die Möglichkeit zu haben, da die Leute zu fragen. Ja, schön. Sowas hätte ich auch gerne bei uns tatsächlich. Ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man so eine kleine Gruppe hat an engagierten Personen, die dann einfach wirklich direktes Feedback. Ja, sehr schön. Ja, ist ja alles noch implementierbar. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe das auch so. Das ist ein kontinuierlicher Interaktion und kontinuierlicher Prozess. Man entwickelt sich weiter. Die Community ändert sich ja vielleicht auch so, vor allem wenn man in Jahre denkt, die Bedarfe ändern sich, Anforderungen, ja, das ist, ja, stimme ich zu. Die öffentliche Verwaltung ist ja sehr hierarchiegeprägt. Und wenn man zu Besprechungen eingeladen ist, sieht man oftmals ganz genau, wer ist hier der Boss im Raum, wer hat den höchsten Redeanteil und wer sagt zwar vielleicht das inhaltlich Wertvollere, aber viel zu wenig. Wie ist das in diesen Communities geregelt oder egalisiert sich das einfach? Weil es einfach hinter einem Namen kann man erstmal nichts finden. Also wie ist da eure Erfahrung? Ich finde es sehr ausgewogen. Also bei uns wird nicht angezeigt, welche Position der User hat. Und dadurch, dass ja alle sich duzen, ja, verschwindet das, die Hierarchie. Also ich habe wirklich bei noch keinem Post den Eindruck gehabt, oh, das war jetzt aber ein ganz, ganz hoher in der Rangordnung. Also ich finde, wir sind da eigentlich alle sehr auf Augenhöhe. Den gleichen Effekt haben wir bei uns auch. Also kann ich bestätigen. Dadurch, dass die Position gar nicht sichtbar ist, hilft das auf jeden Fall total dabei, dass einfach jede Äußerung sozusagen auch gleich viel zählt und das gar nicht irgendwie sichtbar wird, wer ist jetzt weiter oben in der Hierarchie oder nicht. Mir fällt gerade ein, ich habe auch ein paar Bürgermeister im Baikonett. Also die kenne ich natürlich mit Namen, aber andere natürlich nicht. Und die beteiligen sich auch ganz rege. Vielleicht ist das einfach der Trick. Also bei Open Code ist es genauso, dass man in unserem GitLab zum Beispiel einfach automatisch generierte Nutzernamen hat und auch gar nicht, also ohne Position mit Klarnamen, wenn sie möchten. Also es ist optional. Und vielleicht ist das tatsächlich der Trick, dass man das umgeht, weil man gar nicht die Position angezeigt wird und gar nicht weiß eigentlich, ja, wer da ist. Das bedeutet ja, dass ihr mit euren Communities die öffentliche Verwaltung ja revolutioniert. Also die Ansprache ist entspannter, die Diskussion ist entspannter, weil Hierarchien einfach nicht mehr vorhanden sind oder nicht sichtbar sind. Es geht um Inhalte und es geht um das gegenseitige Verständnis und ums Vernetzen. Gut zusammengefasst. Jetzt beobachtet ihr als Community Managerin wahrscheinlich auch, was in den einzelnen Gruppen oder Communities oder Chats, wie auch immer, Chats vielleicht nicht, was da so passiert. Wenn ihr feststellt, hier ist irgendwie die Dynamik raus, die Kommunikation schläft ein oder wird weniger oder es sind nur noch 2, die sich beteiligen. Wie schafft ihr das, hier wieder ein bisschen Pfeffer reinzubringen und wieder so eine Gruppe ans Laufen zu bringen? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil vom Community Management, dass man immer auch selber Impulse setzen muss, auch in solchen Fällen, wenn man merkt, oh, die Diskussion schläft ein bisschen ein. Was ich natürlich machen möchte, ist erstens informieren, aber auch irgendwie inspirieren, solche Impulse auch setzen. Und wenn ich dann merke, okay, eine Diskussion läuft zum Beispiel nicht oder es schläft ein bisschen ein, dann kann man natürlich auch selber aktiv werden, indem man Fragen stellt oder nochmal nachhakt oder selber Kommentare schreibt. Also ich glaube, das ist auch echt so ein ganz schwieriger Balanceakt von, also wie schafft man es sozusagen, dann da auch Input reinzugeben, der halt auch wieder animiert, selber was zu machen. Ne? Also wie kann man sozusagen auch ein bisschen verhindern, dass da so ein Berieselungseffekt entsteht sozusagen. Ne? Also wenn ich vielleicht zu viel mache, dann entsteht vielleicht so ein bisschen der Effekt, dass der Eindruck entsteht, okay, wir können hier alle zuhören und wir werden berieselt. Das möchte man vielleicht auch nicht. Aber wie kann man sozusagen da auch immer ein bisschen wieder das antriggern und sagen, okay, ihr habt euch schon länger alle nicht gemeldet. Was bewegt euch dann eigentlich gerade? Und woran arbeitet ihr eigentlich gerade? Und vielleicht habt ihr Lust, euch mal auszutauschen. Ne? Trefft euch doch mal online in einem Termin und stoßt sozusagen die Diskussion wieder an, wenn ihr euch lange nicht gesprochen habt. Das ist manchmal einfacher, als wenn man jetzt hier im Chat versucht, eine neue Diskussion anzustoßen. Genau, aber es ist immer, finde ich, so ein bisschen so eine Gratwanderung, auch nicht zu sehr sozusagen einzugreifen, sondern auch ein Stück zu sagen, okay, es liegt auch ein bisschen in eurer Verantwortung, selbst sozusagen den Ball am Laufen zu halten. Habt ihr so eine Art Content-Plan, wo ihr aus eurer Zaubertüte auch mal was nehmen könnt, um eben einen Impuls zu setzen? Also wir haben im Prinzip ja einerseits öffentliche Bereiche, die wo alle Nutzerinnen und Nutzer drin sind und dann auch so thematische Gruppen. Und diesen Bereich, der für alle gedacht ist, den bespielen wir natürlich auch regelmäßig und schauen, dass wir da auch regelmäßig selbst Input mit reingeben und ja interessante Hinweise geben auf Veranstaltungen oder verschiedene Projekte, unsere Veranstaltungsformate, die wir natürlich auch regelmäßig durchführen. Und in den thematischen Gruppen, da ziehen wir uns dann, also da sind wir quasi in der Admin-Rolle und sagen, okay, es gibt hier Moderatorinnen und Moderatoren in der Gruppe, die sind quasi so ein bisschen mehr verantwortlich auch dafür, dass die Gruppe läuft und dass da was passiert. Und wir sind eher so ein bisschen im Hintergrund und unterstützen, wenn es irgendwie Rückfragen gibt und geben eben auch manchmal ein bisschen Input rein, aber sind eher so ein bisschen zurückgenommen sozusagen. Wir nutzen auch regelmäßig so ein Umfragetool im Rahmen unseres PaikoNets, um auch abzufragen, welche Themen interessieren euch denn im nächsten Quartal? Oder sollen wir mal ein Special machen zu Dauerbrenner Schriftformerfordernis? Ja, da muss ich, glaube ich, auch nochmal einen Podcast drüber machen, über Schriftformerfordernis. Community, Forum, Diskussion. Wenn ich jetzt mit meiner Verwaltungsbrille draufschaue, habe ich immer so ein bisschen Angst, boah, wenn ich da mitmache, mit meinem Namen auftauche, was ist denn da, wenn irgendwie Hate Speech, Beleidigungen oder wenn irgendwelche Trolle da auftreten? Man kennt das ja aus den einschlägigen Foren und Gruppen, die man so im Internet so findet, überall. Also ich sage nur X und wie auch alle diese Plattformen heißen. Welche Erfahrung habt ihr da in euren Projekten gemacht? Gott sei Dank noch keine negativen. Also wir haben es natürlich in unserer Netiquette verankert, dass wir den wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. Ich denke aber, dass unsere Community sich wirklich allesamt als Kollegen sieht. Ja, egal, ob man jetzt in einer Kommune in Unterfranken sitzt oder in Niederbayern. Also ich glaube nicht, dass wir da auf Hate Speech und Trolle stoßen werden. Das würde ja schon fast an Mobbing im kollegialen Umfeld grenzen. Also ich glaube, dadurch, dass wir wirklich nur kommunale Mitarbeitende in Bayern diesen Zugang möglich machen, dass das auch der Safe Space bleiben wird und man sich da wirklich äußern darf und kann, ohne negatives Feedback zu erhalten. Konstruktives Feedback ist natürlich gewünscht, aber jetzt so vernichtendes, toxisches auf keinen Fall. Und darauf haben wir natürlich als Community Management ein Auge. Ja, die Erfahrung teile ich auch wenn Open Code ein bisschen offener ist. Also es ist keine geschlossene Gruppe, sondern theoretisch kann jeder, also was heißt theoretisch? Jeder kann sich anmelden, jeder kann einen Account erstellen. Aber vielleicht ist das auch schon eine Hemmschwelle für wirklich Trolls, dass die dann denken, oh ja, da habe ich keine Lust drauf. Weil die Erfahrung, also wir haben ein Diskussionsforum, die gibt es auch ein bisschen länger schon, aber ich kenne zum Glück keine negativen Beispiele, die mir da sofort im Kopf kommen. Ja. Das ist bei uns auch so. Also wir haben auch noch nie einen Fall gehabt, dass irgendwie da jemand was geschrieben hätte, wo man sagen müsste, da müsste man jetzt irgendwie aktiv werden oder so. Wir gucken da natürlich drauf. Aber ich habe auch den Eindruck, auch gerade dadurch, dass alle mit ihren Klarnamen dabei sind, ja, und auch als Vertreter ihrer Organisation auftreten, dass da das eigentlich auch nicht passiert. Ja, genau das wollte ich gerade fragen. Ich weiß, beim Baikonet gibt's eine Klarnamenphilosophie mit der E-Mail-Adresse des Arbeitgebers, und der Arbeitgeber muss in der öffentlichen Verwaltung sein. Ist das bei euch, bei Rudi, genauso? Genau, ist bei uns ganz genauso. Bei Open Code ist es ja ein bisschen anders. Ein bisschen anders, genau. Also wir haben ja unterschiedliche Komponente der Plattform. Also einmal diesen GitLab-Instanz, was ich schon angesprochen hatte, und da können auch Privatpersonen sich registrieren, anmelden. Was die dann bekommen, ist ein Account mit etwas weniger Berechtigungen. Das heißt, die können selber keine Projekte anlegen oder keine Gruppen anlegen. Das heißt, Software kann auch nur von Menschen, die tätig sind in der öffentlichen Verwaltung, veröffentlicht werden. Also darüber grenzen wir das dann ein. Aber theoretisch kann jeder sich anmelden und in unserem Diskussionsforum genauso. Dennoch sind mir keine negativen Fälle quasi bekannt, wo es wirklich schief ging oder so. So, jetzt haben wir hier das neue Netzwerk der öffentlichen Verwaltungscommunities gegründet. Vielleicht sagt ihr nochmal zu euren einzelnen Projekten, wo man die findet und wie man mitmachen kann? Ja, sehr gerne. Ja, ich fange gerne an. Man findet uns unter opencode.de und das Tolle ist, dass man sich auf unterschiedliche Arten beteiligen kann. Also wir haben einerseits natürlich den Softwareaustausch, also wenn du oder wenn ihr Projekte habt, Software habt, wo ihr sagt, okay, das ist Open Source, ich finde es toll, das ist verwaltungsrelevant, könnt ihr sehr gerne bei uns hochladen. Was wir noch haben, sind Austauschformate, also was eingangs auch schon angesprochen hat, den monatlichen Austausch. Wir bieten jetzt auch Ende September ein Community Call an, also alle Interessierte der Plattform sind sehr herzlich eingeladen, Ideen, Feedback und gemeinsam zu überlegen. Genau, also Austauschformate und man kann auch an einem zentralen Ort diskutieren in unserem Diskussionsforum. Und wir haben einen E-Mail-Verteiler und das ist ganz toll. Also da findet zwar kein Austausch statt, aber das ist für Informationen zu Plattform gedacht. Also da schicke ich dann in regelmäßigen Abständen einfach die aktuellen Infos zu Plattform rüber. Der Link ist ein bisschen umständlich. Vielleicht kann man das irgendwo in den Notes hinterlegen. Ich wüsste es jetzt nicht auswendig. Also ich schreibe auf jeden Fall alle Links in die Shownotes, aber opencode.de ist doch nicht umständlich. Das nicht, nee. Aber die Anmeldung für unseren Newsletter, das ist ein bisschen umständlicher, den Link. Marina, magst du weitermachen? Ja, genau. Also mitmachen bei Rudi kann im Prinzip jeder und jede, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, also sowohl Kommunalverwaltung, Bundesverwaltung, Landesverwaltung oder auch so angeschlossene Institutionen, wie so Tochtergesellschaften von so einer Stadt oder so, sind alle eingeladen. Jetzt nicht nur ganz speziell zum Thema Digitalisierung. Also wir haben auch viele Menschen aus der Personalverwaltung oder Organisationsentwicklung bei uns oder auch ja, ganz andere Themen sozusagen mit vertreten. Genau. Und alle, die ja Lust haben, sich zu informieren, können über ruhrdigital.rvr.ruhr. Das ist die URL, das ist so ein bisschen, alle sind immer ein bisschen irritiert über das Punkt Ruhr am Ende. Also das ist quasi der Ersatz für das .de. Man braucht keinen .de noch danach eingeben. Genau, darüber kann man sich eben informieren und dann auch anmelden. Steffi, das Baikonet. Ja, das Baikonet ist, wie gesagt, für die bayerischen kommunalen Mitarbeitenden gedacht. Dementsprechend darf sich auch nur dieser Personenkreis registrieren. Registrierung erfolgt über eine Warteliste, weil wir gesund wachsen wollen. Warteliste-Freischaltung übrigens jeden Freitag. Und ihr kommt auf die Voranmeldung auf diese Warteliste auf unserer Website www.beikommun.bayern. Ähnliches Prinzip. Und genau, da habt ihr dann ein Kontaktformular und da könnt ihr euch entsprechend vorregistrieren. Freitag schaue ich mir dann immer die Neuinteressierten an und schalte sie dann frei. Wir machen das in einem manuellen Prozess, damit eben sichergestellt ist, dass keine private E-Mail-Adresse oder eine nicht kommunale E-Mail-Adresse durchrutscht. Und für alle die jetzt leider nicht bayerischer kommunaler Mitarbeiter sind, habe ich aber trotzdem gute Nachrichten. Wir haben nämlich auch eine Testinstanz. Und diese Testinstanz, die könnt ihr euch gerne anschauen. Da müsstet ihr mir nur eine E-Mail schreiben. Am besten unter baikonet@baikommun.bayern. Stichwort Kodo. Also K-O-D-O. Und dann können wir gemeinsam ins Gespräch gehen und ich kann euch das Netzwerk mal zeigen, auch als nicht bayerischer kommunaler Mitarbeitende. Ja, vielen Dank. Also im Baikonet bin ich täglich. Bei OpenCode muss ich meine E-Mail-Adresse ändern, weil ich jetzt eine neue habe. Da steht noch meine externe Zendis-Adresse drin. Ah, ja. Und bei Rudi kann ich mich jetzt auch endlich anmelden, weil ich jetzt endlich auch wieder eine E-Mail-Adresse habe von einem kommunalen Dienstleister beziehungsweise von einer kommunalen Anstalt. Ich freue mich drauf und vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir wart. Vielen Dank, dass ihr so viel über eure Projekte erzählt habt und über das Community Management in der öffentlichen Verwaltung. Ich hoffe, ich höre wieder von euch und gern kommen wir wieder zusammen zu einem Update. Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.